Schillers Briefwechsel mit Karner, Teil 4, Dresden, 21. Dezember 1792. Ich erhalte eine Nachricht, die dir wegen des Herrn von Adlerskron, den du gern als Hofmeister anbringen willst, interessant sein könnte. Die Baronin von Lieven sucht an die Stelle des Hofrats Partei, den du bei mir gesehen hast, einen Hofmeister für ihren Sohn. Sie hat Blankenburg dieser Halbauftrag gegeben und Partei glaubt, dass, wenn du dich auf diesen Umstand beriefest und wegen des Herrn von Adlerskron unmittelbar an die Baronin schriebest, dein Name von großem Gewicht bei der Sache sein würde. Die Stelle ist einträglich, aber freilich die Baronin, eine Frau voll Eigensinn und Grillen und der junge Mensch sehr verwildert. Nach dem, was Partei erzählt, ist er nicht ohne Anlagen, aber hat alle Unarten eines Muttersöhnchens. Kurz den Beutel ausgenommen, hat die Stelle wenig Empfehlendes. Indessen käme es vielleicht auf eine andere Behandlung von Mutter und Sohn an, wozu Partei weder Verstand noch Festigkeit genug hatte. Übrigens ist die Familie aus Kurland und reist vielleicht, obwohl nicht sogleich, wieder nach Kurland zurück. Für meine historische Arbeit fange ich an, mich zu interessieren, aber dies wird machen, dass ich mehr Zeit darauf verwende, als ich nötig hätte. Der spanische Sukzessionskrieg ist in seinen Folgen weniger merkwürdig als durch die mannigfaltigen und interessanten Charaktere, die dabei auftreten. Es gibt, deucht mich, einen eigenen Genuss, diese Menschen gegeneinander spielen zu sehen. Ludwig und Marlborough, Eugen und Villars sind die Hauptfiguren des Gemäldes. Dabei gibt es hübsche Kontraste. Catina, Villeroy, Sarah Marlborough, Prinzessin Rosini, die Maintenon. Auch bedeutende Nebenfiguren, Bolingbroke, Peterborough etc. Was mich aber am meisten beschäftigt, ist, den politischen Negotiationen und den Kriegsvorfällen ihre Trockenheit zu benehmen. Alles kommt, deucht mich, darauf an, die einzelnen Begebenheiten auf eine solche Art aneinander zu reihen, dass der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung anschaulich wird. Die Operationspläne des Staatsmannes und des Feldherrn müssen entwickelt werden. Man sucht dabei das Charakteristische teils im Entwurfe, teils in der Ausführung zu finden, zeigt die Hindernisse und die begünstigenden Umstände kurz. Man sucht, das ganze Spiel zu vergegenwärtigen. Um in dieser Manier zu arbeiten, fehlen mir besonders noch einige militärische Kenntnisse und ich fange jetzt damit an. Du musst mich nicht auslachen, Taktik zu studieren. Ludwig des 14. Demütigung hatte übrigens auch einige universalhistorische Folgen, die ich nicht verabsäumen werde. Sie verwahrte vor sklavischer Nachahmung der Franzosen, entwickelte bei anderen Nationen das Gefühl ihrer Kraft und stellte besonders England dem bisherigen alleinigen Muster gegenüber. Auch die Schwächung des Hauses Österreich begünstigt die preußische Vergrößerung und die Erhaltung der deutschen Staatsverfassung. Schreib mir doch, was dir etwa von Quellen oder Hilfsmitteln besonders zur deutschen Geschichte in diesem Zeitraume einfällt. An deutschen Memoir ist großer Mangel. Hat nicht ein Herrschenhahn die Geschichte Joseph des Ersten geschrieben? Dass du gesund bist, hat dein Lottchen an Dora geschrieben. Schone dich nur jetzt bei den Vorlesungen. Dein Körner.